لا حول ولا قوة إلا بالله. باب البخل حديث الإباد قعيد. جابر رضي الله عنه ذاكدا دا بروفيت عليه الصلاة والسلام في ذاكدا من سيدكم يا بني سلمة دا بروفيت سلمة فراك بنو سلمة أنا الشام بنو سلمة أمرونت أمرونت الشام من سيدكم يا بني سلمة ليس بس متواش سيد also nicht Oberhaupt in dem Sinne der Führer sondern der Beste unter euch ja den den ihr am meisten schätzt der den ihr am meisten wie sagt man das Herz und so weiter ja wenn Friede kommt ja wenn ich zähle wer ist der Beste unter euch ja wenn ich zähle sie sagen Jud ibn Qais ala inna nubakhiluhu ala inna nubakhiluhu der Beste unter uns ist Jud ibn Qais ja also wenn jemand uns fragt wer ist der Beste in unserem Stamm Jud ibn Qais außer dass wir ihn die halten ihn für einen Bakhil also ist ziemlich geizig ja wir sagen er ist der Beste unter uns aber ist ein ist ein Geiz halt der Prophet sagt so ein Judain adwa min al-Bukhl der Prophet sagt wie soll das gehen gibt es eine schlimmere Krankheit als Geiz da ist Krankheit und Dawa ist das Gegenteil also Heilmittel Dawa der Prophet sagt gibt es eine schlimmere Krankheit als Geiz und der soll euer Bester sein, wie soll das gehen? بل سيدكم عمر ابن الجموح نعم ده بست وتعيش اسم عمر ابن جموح من عمر ابن جموح وكان عمر على أصنامهم في الجاهلية وكان يولم عن رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج also dieser عمر ابن جموح er war früher zuständig für die Götzen er hat die Götzen also wie sagt man das gepflegt ja بارك الله فيكم nachdem er Islam angenommen hat wurde einer zu den besten Sahabi und er hat Erst für den Propheten sallallahu alaihi wa sallam die Walima organisiert. Ne? Erst für den Propheten sallallahu alaihi wa sallam immer die Walima organisiert und hat sie selber von sich also finanziert und so weiter und so weiter. Also auch dieser Hadith der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, so der Prophet sallallahu alaihi wa sallam mit dieser Sache was sagen möchte. Der Beste unter euch in eurem Stamm ist der am großzügigsten ist. Ja? Und das ist Amr ibn Jamuh. Er ist der Großzügige in eurem Stamm und er ist der Beste. Jud ibn Qais, wenn er andere, wie sagt man das, Qualitäten hat, na, diese eine hässliche Eigenschaft, dass er geizig ist, bedeckt alle seine guten Eigenschaften. Na, das ist die Bedeutung von dem Hadith. Barakallahu fikum. La hawla wa la quwwata illa billah. Wir müssen uns also Gedanken machen über unsere Vorträge, in unsere Hadith. Wisst ihr das? Geiz. Aber wir müssen uns Gedanken machen über unsere Vorträge, über diese Hadithe. Es wird nicht viel Sinn haben, wenn wir kommen und halbwegs hören, halbwegs nicht hören und so. Wenn ein Hadith, dass du einen Hadith hörst, es gibt keinen Zweifel, die Hadithe des Propheten ist diese Mubarak. Ja? Diese Mubarak genauso wie Koran. Ja? Nur das Koran, Allahs Worte sind. Ja? Und der Hadith sind die Worte des Propheten Sallam, die Allah ihm offenbart hat, sie uns zu sagen. Ja? Imam Nawawi erzählt, es gab Schuyuch in ihrer Zeit, ja? ein Mann kommt zum Vortrag, zum Scheich. Er kommt zum Vortrag, alles tut ihm weh, er ist krank. Und er hört den Scheich, wie Hadith rezitiert. Und die Schmerzen gehen, schrittweise, immer weniger und weniger und weniger. Und er sitzt und hört sich die Worte an. Den Vortrag, er steht auf, gesund und geht nach Hause, ohne irgendwelche Schmerzen. Rukia, also in dem Sinne von an erster Stelle, also von der, wie sagt man das, Ehrlichkeit, dieses Sheikh, das ist nicht, und das ist auch nicht, dass jemand kommt und sagt, oh, ist das jetzt wie Sufis. Er kommt krank und Sheikh erzählt irgendwie und er steht auf, Mashallah, mir geht's wieder gut und geht nach Hause. Nicht in dem Sinne, Barakallahu fikum, auf so eine mysteriöse Art und Weise. Sondern dass wirklich die Ehrlichkeit wie die Leute, die Subhanallah. Und es gibt wirklich solche Menschen. Du triffst ihn, tauscht mit ihm, wie sagt man das, redet ein bisschen mit ihm und so. Subhanallah, du fühlst dich gleich besser. Dir geht es gleich wieder gut. Ja? Und nicht nur das, körperliche Schmerzen sind auch sehr, sehr verbunden mit, wie sagt man das, mit der Psyche. Ja? Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Manchmal, sehr oft, wenn du einen starken Geist hast, in dem Sinne einen starken Iman, ja, kannst du sehr, sehr starke Schmerzen überwinden, subhanallah. Leute aber, die schwach sind, schwache Persönlichkeit, auch wenn ihm etwas in Wirklichkeit nicht wehtut, er ist kaputt. Ja. Es gibt aber auf der anderen Seite Leute, wenn du ihn triffst, du redest mit ihm halbe Stunde, hast den ganzen Tag Kopfschmerzen. Wegen was? Wegen Sünde. Seine Sünde, die Sünde, die er mitträgt und diese Dunkelheit, die er mit sich trägt, ja, die überträgt er auf dich. Aber auf der anderen Seite, der ein Nobler, ein, wie sagt man das, ein Alim, ein Sheikh mit starkem Iman, er hat so einen starken, subhanallah, Iman und so viel Licht, dass viele Leute das Licht von ihm stehlen, in dem Sinne. Ja. Tun sich, wie sagt man das, also mitschleppen, aywa, die schleppen sich mit ihm mit seinem Licht und so weiter und so weiter. Aber wie gesagt, nicht, dass jemand versteht, so wie Sufis das verstehen, oh mein Sheikh, er regelt das alles für mich und so. Und sobald du einen Sheikh findest, wie die Sufi-Sheikh, sie rufen dich, um mit dir ihr Licht zu teilen, dann musst du sofort wissen, dass das Bid'ah ist. Dass echte Ulema, wie zum Beispiel Imam Ahmed war oder Imam Shafi, sie würden sowas niemals erlauben. Aber die Leute haben sich in ihrer Gegenwart wohlgefühlt. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Deswegen sage ich, wir müssen uns wirklich Gedanken machen über diese Vorträge, über diese Eigenschaften und so weiter. Ja? Dieser Hadith, wir haben den Hadith erwähnt, und dann haben wir eine Hikmah hier erwähnt. Ja? Wenn jemand geistig ist, dieser Geist überdeckt alle seinen anderen Guten, also Qualitäten, oder er ist mutig, er ist tapfer, er ist dies, er ist das. Wenn er geistig ist, versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Dieser Jud ibn Qais, er war wahrscheinlich besser als Amr ibn Jamuch in anderen Sachen. Vielleicht stärker, reicher, vielleicht war er ein besserer, wie sagt man das, Redner und so weiter und so weiter. Aber der Prophet hat alle seine Qualitäten. Ich sage, wer ist der Beste von euch? In Benu Salem, also euer Stamm, der Jud ibn Qais. Aber er ist geistig. Wir wissen, dass er geistig ist. Wir nennen ihn noch Geizhals, aber er ist unser Sayyid. Er ist der Beste. Der Prophet sagt, wo er da in Adwa min al-Bukhl, gibt es eine schlimmere Krankheit als Geiz? Ja, la hawla wa la quwwata illa billah. Nächster Hadith von Mughira ibn Shu'bah. Er sagt, also Muawiyah radiallahu anhu schreibt zu Mughira ibn Shu'bah und sagt ihm, schreib mir etwas auf, was du vom Propheten sallallahu alaihi wasallam gehört hast und was du dir also gemerkt hast. Ja? Muawiyah sagt Mughira ibn Shu'bah und er hat ihm geschrieben, inna Rasulallah sallallahu alaihi wasallam yanha an qila wa qaas wa ida'atil mal wa kathratis suwal wa an man'il wahad wa uquqil ummahat wa an wa'dil banat. Also der Prophet Mughira schreibt und sagt, der Prophet hat uns verboten, an Qila wa Qal. Ich habe gehört, er hat erzählt, dies, das. Also, wie sagt man das? Qila wa Qal. Nicht üble Nachrede, sondern ich habe gehört, also dass man diese Gerüchte verbreitet. Gerüchte verbreiten. Dies, das, dies. Wo ist der Nützt uns das? Nein. Also, erwähnt nicht. Wo Idat und Mal. Und dass man sein Mal, dass man sein Hab und Gut einfach verschwendet, dass man verschwenderisch ist. Ja? Denn, also den Hadith über Buchel und Verschwendung. Ja? Was ist Buchel und Verschwendung? Das sind zwei Eigenschaften, das ist Übertreiben oder das ist auch Übertreiben. Und in der Mitte ist das Vernünftige, also das Richtige. Ja? Versteht ihr mich, Frau Prof. Dass man großzügig ist, aber dass man nicht verschwenderisch ist. Ja? Dass man Geld, also im wahrsten Sinne des Wortes, wegschmeißt, sinnlos. Es gibt keinen Sinn, das nützt nicht. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Ja? Das eine ist Haram, dass man Bakhil ist, das zerstört deinen Charakter. Und auf der anderen Seite, Mufassirin, sind was? Ikhwanu Shayatin, die sind Brüder des Shaitans, also die verschwenderisch sind, das sind Brüder des Shaitans. Also, okay, das ist das Sual, und der Prophet hat uns verboten, dass wir zu viel fragen. Ja? Zu viel fragen bedeutet nicht, dass du fragst, weil du etwas nicht verstehst, oder dass du fragst, damit du lernst, oder dass du fragst, damit andere hören und das lernen. Ja? Das ist nicht damit gemeint. Viele verstehen das falsch und fragen nicht. Deswegen sagen die Ulema, Ilm ist nicht für jemanden, der sich schämt. Einer, der sich schämt, für ihn ist Ilm nicht. Nicht für den, der sich schämt, also im religiösen Sinne, dass er Schamgefühl hat. Sondern der sich schämt zu fragen, da ist ja nicht. Machst du eine irgendwas? Nein, du fragst. Einer, der nicht fragen kann, Ilm ist für ihn nicht. Ja? Er wird nie was lernen. Zwei Personen werden was. Das sind wir. Einer, der sich schämt zu fragen, und einer, der hochmütig ist. Ja? Einer, der hochmütig ist, er will aus seiner Arroganz nicht fragen. Was soll ich fragen? Ich kenne mich hier aus. Er ist so hochmütig, so arrogant, dass er nicht fragen will. Und der andere schämt sich so, also schämen auf eine falsche Art und Weise. Der Prophet hat sich geschämt. Und El Hayau min al-Iman, sagt der Prophet, Schamhaftigkeit ist von Iman, dass du dich schämst, Blödsinn zu reden, dass du dich schämst, Blödsinn zu machen, dass du dich vor Allah schämst, dass du dich vor den Menschen schämst, Sünden zu begehen oder Sachen zu begehen, die niedrig sind. Versteht ihr, ich war nicht so. Aber nicht, dass du dich schämst, zu fragen. Zum Beispiel, ich letztens, als hier Afrika war, ich habe hier von der Tür gefragt, Freiwillige. Manche haben sich geschämt, also zu helfen, deswegen haben sie sich nicht gemeldet. Dann habe ich noch einmal gefragt, gibt es Freiwillige? Sie haben sich geschämt. Vielleicht haben sie sich geschämt, vielleicht haben sie nicht verstanden, was ich wollte. Aber es war nicht gut, dass die älteren Leute das Essen verteilen, während die Jungen sich. Und da kommen wir wieder zu unserem Thema, und das ist Al-Adab. Adab, das Verhalten im Islam. Das Verhalten und wie sich ein Muslim zu verhalten hat und wie sich ein Muslim zu benehmen hat. Steht ihr mich bei der also niemand darf das als eine, Amr. Also Befehl. Kein Befehl. Das war kein Befehl, dass sie sagen, komm, yalla, bismillah. Sondern, yalla, Shabab, wo sind die Freiwilligen? Hätte nicht so aufgestanden, war ich relativ. Die anderen sind nicht aufgestanden. Ich kann mich nicht erinnern. Ich habe, was ist los? Was hast du da? Wenn er einmal sie gefunden, ich gebe sie zurück zu ihr. Lass sie einmal, der ist sie schon. Das Sahaba hat auch einmal gefunden, er ist zurückgegangen, ganz zu lecker zu tun. Lass ihn. Nein, wenn sie dich zu dir gefunden hat, das brauchst du nicht machen, weil die Ameise stört uns. Ansonsten, und wenn wir also unser Vortrag haben, die Ameise soll sich schleichen. Sie kann froh sein, dass wir sie nicht erledigen. Versteht ihr, wie war das? Eine Sache, über die man nachdenken muss. Es ist nicht. Solche ähnliche Probleme hatten wir auch im Achten, als wir waren. Wir hatten solche Probleme auch im Achten. Die einen haben nur darauf gewartet, dass man die Fahr hinstellt, dass er ist. Dass er sich auf die Seite stellt, dass er nicht hilft beim Aufräumen. Dass er nicht hilft beim Saubermachen. Dass er. Andere wiederum wollten das Problem auf eine falsche Art und Weise, lösen. Mit falschen Befehlen und Herumgeschreie und hin und her. Was auch falsch war. Versteht ihr nicht gerade so was? Also wenn man von Anfang richtig macht, wird es dann später keine Probleme geben. La haula wa la quwwata illa billah. Der Prophet war auf einer Reise. Die wollten sich ausruhen von der Reise. Die wollten sich ausruhen, Essen machen. Der eine sagt, ich mache das Essen. Der andere sagt, ich mache das Feuer. Wo ist das Holz? Der Prophet sagt, dann gehe ich das Holz suchen. Sallallahu alaihi wa sallam. خلاص الله المستعان. أبا خير الإنسان رتالة لذن ما أنفق ما أنفق إن يدن سنة deswegen inshallah ta'ala kann man in vielen Sachen kann man, wie sagt man das, kann man ein Auge zudrücken bei vielen unseren Tasarrufat, die wir machen, hasbun Allahu wa ni'mal wakeel. Aber derjenige, der Allahu musta'an, derjenige, der der Führer dieser Dawah sozusagen sein möchte, er muss auch mit einem guten Beispiel, wie sagt man das, vorangehen, ja? Ayo. Und wir behaupten für uns, wir wären die Führer dieser Dauer. Gibt es, Barakallahu fikum, gibt es jemanden in Österreich, der zu Dauer Ahl Sunnah wa Jama'a aufruft? Außer Leute, die mit uns was zu tun haben oder mit denen wir was zu tun haben. Alle anderen Jama'at, und die sind Hunderte, wollen mit uns nichts zu tun haben. Und wir beschuldigen sie nicht, dass sie Ahlul Bidah sind, weil sie mit uns nichts zu tun haben wollen. Nicht deswegen. Sie müssen mit uns nichts zu tun haben. Aber sie sollen den geraden Weg gehen. Aber es ist leider nicht so. Die, die nichts mit uns zu tun haben wollen, sind Ahlul Bidah. Nicht, weil sie sich von uns lossagen, sondern weil sie sich von Koran und Sunnah lossagen. Weil sie sich von Salafus Salih lossagen. Weil sie sich von ihm lossagen. Deswegen sind sie Ahlul Bidah. Deswegen, wir sagen nicht jemanden, weil du nicht zu unserer Moschee kommst, weil du nicht zu unseren Vorträgen kommst, du gehörst zu Ahlul Bidah. Nein, das sagen wir nicht. Sondern wir sagen, wenn du den Manhaj von Ahlul Bidah befolgst, dann bist du bei Ahlul Bidah. Und wir behaupten, wir wären Ahlul Sunnah wal Jama'ah, dann müssen wir das auch mit unseren Taten. Wer weiß, la hawla wa la quwwata illa billah. Und wenn wir sagen Taten, dann ist das Akhlaq. 24 Stunden am Tag. Meistens diese 24 Stunden am Tag ist Akhlaq. Gutes Akhlaq oder schlechtes Akhlaq. Aber diese 24 Stunden ist Adab. Das islamische Benehmen 24 Stunden am Tag. Gibt es da eine Stunde, wo du sagst, aus dieser Stunde werde ich mich wie ein Kafir benehmen? Oder wie ein Muschlik oder wie ein Jahil? Nein, alles. Schlafen wie ein Muslim. Bismillah, du legst dich auf die rechte Seite und dann zappelst du hin und her. Das ist, du wirst nicht gefragt für das, was du im Traum, im Schlaf machst. Du gehst in die Arbeit, gehst mit Würde wie ein Muslim. Du isst, sitzt wie ein Muslim. Du redest mit den Menschen wie ein Muslim. Du redest mit deiner Frau wie ein Muslim, du redest die weltlichen Probleme. Alles wie ein Muslim. Also 24 Stunden benimmst dich wie ein Muslim. Dieses Benehmen muss man lernen. Von alleine kommt es nicht, wallahi. Und das haben wir oft erwähnt. Entweder jemand wird es dir beibringen, oder du musst es dir selbst beibringen mit Allahs Erlaubnis, wenn es niemanden gab und deine Jahre sind vergangen hast. Alle möglichen, wie sagt man das, Arten von Akhlaq gelernt, nur nicht das Islamische. Wie man gut abzockt, wie man gut Geld verdient und dabei auf niemanden achtet, nur auf sich selbst. Und so weiter und so weiter, dass wir jetzt nicht Sachen erwähnen, die ihr ja schon gehört habt. Stimmt? Barakallahu fikum. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Der nächste Hadith von Ibn Munkadir, er sagt, Samirtu Jabiran, ich habe Jabir gehört und er sagt, ma su'ila Nabiyyu Sallama an shay'in qat wa faqala la. Ich habe den Prophet Sallama, oder der Prophet Sallama, man hat ihn nie um etwas gebeten, dass er nein gesagt hat. Man hat den Propheten nie um etwas gebeten, gib mir das bitte und so, dass der Prophet Sallama gesagt hat nein. ja, der Prophet Sulaiman, wenn er es konnte, hat er gegeben. Wenn er es nicht konnte, hat er es versprochen. Inshallah. Ja? Aber er hat nie jemanden, ich sag mal das, so grob, ich sag mal das, ja, Korb gegeben. So, ja Allah, die Leine. Nein, niemals. Entweder, wenn er es konnte, hat er es gemacht. Ja? Wenn er es nicht konnte, hat er ihm ein schönes Wort wenigstens gegeben. Oder er hat ihm etwas versprochen, alayhi salatu wa salam. Der nächste Hadith von Amr ibn al-As, der Prophet sagt zu ihm, ja Amr, inni uridu an ab'athaka ala jaysh, fayughnimuka Allahu wa arghabu laka raghbatan min al-mal as-saliha. Der Prophet sagt zu Amr ibn al-As, ja Amr, ich möchte dich, also ich möchte dich den, zu dem Führer, zu dem Führer dieser Serie, dieser militärischen Expedition machen. Dieser nächste, wie sagt man das, Militärzug, dich werde ich als Führer machen und Allah subhanahu wa ta'ala wird dir eine große Ghanima geben, und du wirst das beste Vermögen, das beste Vermögen wirst du inshallah wa ta'ala bekommen. Der Prophet sagt zu Amr ibn al-As, diesmal wirst du der Führer sein von den Soldaten, von dieser Gruppe. Und Allah wird dir eine große Kriegsbeute geben. Und du wirst das beste Anteil bekommen. Und er sagte, Kultu Amr ibn al-As sagte zu ihm, Inni lam uslim ragbatan fil mali, innama aslamtu ragbatan fil islam, fa akunu ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Amr sagte darauf, ich habe Islam nicht angenommen, weil ich das Vermögen habe und Gut so sehr liebe. Und weil ich habe Islam nicht deswegen angenommen, damit ich reich werde, damit ich Geld bekomme und so. Sondern ich habe Islam angenommen wegen Islam selber. Ich habe Islam angenommen wegen Islam, aus Liebe zu Islam und weil ich mit dem Propheten sein wollte. Nur deswegen habe ich Islam angenommen. Darauf sagte der Prophet, ja Amr, نعم المال الصالح لمرء الصالح. Das beste Vermögen bekommt der beste Mann. Versteht ihr nicht, Barakallahu fikum? Das beste Vermögen, den besten Anteil, bekommt auch der beste Mann. Deswegen hat der Prophet wusste, warum Amr ibn al-As Islam angenommen hat. Er hat Islam angenommen hat wegen Allah subhanahu wa ta'ala, ehrlich, mit Ikhlas. Hat er Islam nicht aus Nifaq oder aus weltlichen wie sagt man das? Gründen, sondern für Allah subhanahu wa ta'ala, aus Überzeugung. Das wusste der Prophet und sagte, du bist der Führer und du wirst das beste Anteil von der Kriegsbeute bekommen. Er sagt, ja, Rasulullah, ich habe nicht Islam angenommen wegen Kriegsbeute oder wegen Geld, das interessiert mich nicht. Ich habe es gemacht wegen Islam und weil ich mit dem Propheten zusammen sein möchte. Ja? Das ist die Antwort auf seine Aussage. Ja? Die Besten bekommen das beste Vermögen. Und es gibt keinen Zweifel, dass das beste Vermögen die Kriegsbeute ist. Und die Besten, ja, bekommen das Beste. Bis zu Yawm al-Qiyamah. Und auch in unserer Zeit. Ja? Welches Vermögen ist das Beste? Oder am meisten halal? Die Kriegsbeute, Ghanima. Und das Beste, das bekommen auch die Besten. Ja? Die anderen bekommen auch halal. Die halal suchen natürlich. Aber die einen verdienen es sich, die anderen bekommen es geschenkt, die anderen erben es von jemandem. Ja? Und die einen, das sind die Besten, sie erbeuten sich das und nehmen es von den Kuffar. Von den Kuffar, die Kriege gegen Islam führen, die gegen Islam kämpfen, die erbeuten ihr Vermögen und das ist das beste Vermögen, das es gibt. Ja? Und stell dir vor, der Professor nimmt ihn und sagt, komm, du bist der Führer jetzt von dieser Gruppe und ihr geht zu diesem Stamm und ihr werdet eine große Ghanima erbeuten und du bekommst so und so. Ja? Was ist das? Das ist Beweis, dass du zu den Besten gehörst. Ja, die Besten bekommen auch das Beste. Deswegen zum Beispiel ein Kämpfer im Kampf, im Militär, der bezahlt wird für seinen Kampf. Der bezahlt wird für seinen Kampf. Er wird, wie sagt man das? Ja? Ein Söldner sozusagen. Er hat nicht komplette, wie sagt man das, Belohnung. Er hat nicht komplette Belohnung. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Wenn der Mujahid, der kämpft, es könnte sein, dass er, wie sagt man das, etwas erbeutet. Es könnte auch sein, dass er nichts bekommt. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Und wir sehen zum Beispiel die Sahaba, Ridwanullahi alayhim, sie haben selbst gezahlt. Sie haben selbst gezahlt, um dabei sein zu können. Na? Sie haben selbst bezahlt, damit andere dabei sein können, die nichts haben. Na? Du kommst, sagst Allah, ich organisiere für euch alle Waffen. Wie Osman, radiallahu anhu. Seine ganze, eine Karawane. Er wollte sie gerade nach wo und wohin schicken? Nein, nicht schicken, sondern sie ist zurückgekommen. Nach Syrien, nach Scham. Was macht er allein? Wir blasen das Ganze ab, die ganze Tijara, den ganzen Handel. Ich werde das alles woanders investieren. Wo in der Dschihad diese Villa? Damit sollen die ganzen Soldaten, wie sagt man das, ausgerüstet werden und so weiter und so weiter. Die Großzügigkeit der Sahaba, Ridwanullahi alayhi. La hawla wa la quwwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Allahu musta'an, Allahu musta'an. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Diese Hadithe werden viele versuchen zu auszunutzen. Ja? Sie werden versuchen, sie auszunutzen. Ganz besonders sind sie bei dieser Sache. Ganz besonders bei dieser Sache. Ja. Sind es die, das. Und sie sagen, oh, das ist nicht, Sunna ist anders, Sunna ist so. Allahu Akbar, wenn du so sehr die Sunna befolgst, wieso befolgst du Sunna nicht in anderen Sachen? Ja, nein, du befolgst nur Sunna hier, bei dieser Sache. Wo ist die Sunna? Hey, wo ist die Sunna in den anderen Sachen? Wo ist dein Akhlaq, wenn es sich wie sagt man das? Allahumma sallam, wir haben über diese Eigenschaft geredet. Ja? Al-Ana'a, diese Eigenschaft haben wir erwähnt in unseren Vorträgen. Wo der Prophet zu einem Muschrik sagt, Fika khaslatan yuhibbuhum Allah. Du hast zwei Eigenschaften, die Allah liebt. Ja? Al-Hilm wal-Ana'a. Zärtlichkeit und Al-Ana'a. Wie sagt man, Al-Ana'a ist Bedenklichkeit. Dass du dir die Sache gut überlegst, bevor du sie machst. Ja? Das Gegenteil von Ana'a ist, also Leichtsinnigkeit, ja, dass du leichtsinnig bist, dass du wie ein Baby handelst. Ja. Ja. Ich kann fliegen. Ja. Auf die Nase. Ja, auf die Nase. وكذا فقد قال